Ich habe nun eine Frage an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Kundenbindung eigentlich eine so große Rolle spielt. Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Mein Gesprächspartner hat mehrere Gründe genannt. Erstens kostet die Akquise neuer Kunden mehr als die Pflege bestehender Kunden. Außerdem verbreiten zufriedene Kunden eine positive Botschaft über ein Unternehmen. Und je größer der eigene Marktanteil ist, desto kleiner ist der Wettbewerber. Haben Sie auch verstanden, was ein Unternehmen tun kann, um enttäuschte Kunden zurückzugewinnen? Ja, das Unternehmen sollte verständnisvoll reagieren und im Falle eines Fehlers sein Bedauern ausdrücken. Dem Kunden könnte auch ein Geschenk angeboten werden. Wichtig ist, dass der Kunde sich ernst genommen fühlt.